Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, wie soll man sagen, alles was in dieser Sendung schief geht, er wird dann sagen, es ist einzig und allein sein Fehler. Hier ist René, hi. Ja, hallo Stefan. Hallo. Hast du die Anspielung verstanden? An den digitalen Empfangsgeräten, heute an diesem wunderschönen 25.03. Und ja, ich habe diese Anspielung verstanden. Ich auch. Angela Merkel 2021 und heute auch wieder mit dabei. Wir haben ihn gerade eben gehört, ganz freiwillig und auf eigenen Wunsch. Hier ist mit einem Riesenapplaus Marc. Hallo. Tag Marc. Ich sag einfach mal Hallo. Freut mich. Hi. Warum so schön dabei heute sein? Ich bin heute etwas wortkarg. Warum heute so schön? Ich versuch's es mal einfach. Ja, ich versuche heute einfach die schüchterne Seite an mir zu entdecken. Mal gucken, ob es mir gelingt. Na, da sind wir ja echt gespannt. Stefan, die Uhr läuft noch nicht. Was ist denn da los? Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Das musst du aber unseren Hörern kurz erklären. Also auch ein herzliches Hallo an die Hörerinnen und Hörer draußen an den digitalen Empfangsgeräten, wie es der René immer sagt. Die Uhr, ja, die Uhr. Wir sehen, ihr seht sie nicht, weil wir sind ja ein Audio-Podcast, aber vielleicht eine kleine Besonderheit dazu gleich. Wir sehen hier mal eine Uhr am Laufen, damit wir nicht über das selbstgegebene Zeitlimit kommen. Genau. Die lief gerade nicht, genau. Ja, ihr seht sie nicht, ihr könnt uns aber sehen. Wir sind teilweise, testweise, Stefan, zuckt zusammen, als wäre es ein Geheimnis. Man kann auf YouTube kann man ein bisschen gucken. Nee, ist echt? Da gibt es Videos bei YouTube? Ist nicht offiziell, aber vielleicht irgendwann in vielen Jahren. Es lohnt sich mal vorbeizugucken auf dem Instagram-Kanal. Da gibt es auch was zu sehen. Sehr schön. Sehr schön. Stefan. Ja, wie geht's? Deine Sendung. Meine Sendung? Okay, ich bin quasi die Bundeskanzlerin und ihr die Ministerpräsidenten, sagen wir es so, oder wie? Ja, nee, dann müssen wir hier die Rollen tauschen, weil dann triffst du ja Entscheidungen, die dann zurückgenommen werden. Ich habe mich tatsächlich, weil ich schon von offizieller Seite gehört habe, auf diesen 1. April, auf den Donnerstag als freien Tag gefreut. Doch einen Tag später wurde dann diese Freigabe von der Firma leider wieder zurückgezogen. Ach, herrje. Ja, da hat man sich dann der Kanzlerin gebeugt. Du weißt doch, das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Ja, er hat abgepfiffen. Der Ball ist rund und das Spiel dauert, gucken wir mal. Genau, so ist das, ne? Ja, gibt es denn Sachen, die wenigstens sicher sind? Die Renten. In unserem Leben. Genau, eins ist sicher, die Renten. Die Rente, ja, na, da bin ich ja mal gespannt. Nein. Ja, wie waren die letzten 2 Wochen für euch? Erzählt doch mal, Jungs. Habt ihr schon ein bisschen Frühlingsgefühle? Weil jetzt, wo wir den Podcast hören, sind wir schon in der Sommerzeit. Ach, hör bloß auf mit Frühlingsgefühlen. Jetzt würde ich ja gerne erzählen, mir passen meine Hosen kaum noch vor lauter Frühlingsgefühlen. Aber das verkneife ich mir. Ich versuche heute meine schüchterne Art zu entdecken. Und stattdessen berichte ich von einem kleinen Ungemach, was meiner Katze widerfahren ist, meiner kleinen Schätzin. Wieder die Katze. Der Mausi. Ja, die Mausi, die musste nämlich zum Tierarzt. Schon wieder. Ja, was war passiert? Sie wollte irgendwie nicht mehr so fressen. Warum denn nicht? Ja, keine Ahnung. Dann ist uns noch aufgefallen, wenn wir sie streicheln, so vorne an der Schnauze auf einer Seite, da zuckt sie immer so ein bisschen weg. Naja, dann ist vielleicht irgendwas mit den Zähnen oder vielleicht Kiefer wieder mal wieder ausgerenkt. Weil es kommt schon mal vor, dass eine Katze, wenn sie irgendwo gegenspringt oder gegen eine Tür läuft oder so, unglücklich das ausführt und schrumps ist der Kiefer irgendwie ausgerenkt. Also zum Tierarzt und wie gesagt, ich war erst vor ein paar Wochen beim Tierarzt und er sagt, ja, eigentlich war doch alles in Ordnung. Guck nochmal ins Maul rein und sagt dann auf einmal, ach, hier, haben Sie das gesehen? Ich sag, was denn? Ja, hier vorne, der eine Fangzahn unten, der ist locker. und nimmt seinen Finger und macht Ding, Ding, Ding, Ding an dem Zahn. Und da hat er in der Hand. Naja, nicht ganz. Aber auf jeden Fall, ich fand es erstens mal nicht so toll der Katze gegenüber, weil das ist ja das, was ihr wehtut. Und er ganz locker mit dem Finger, ja, guck mal, ganz locker, bum, bum, bum. Das fand ich nicht so nett. Aber eine Minute später war der Zahn dann gezogen und jetzt ist alles wieder gut. Nochmal glimpflich war abgelaufen. Denn war die Zahnfee denn da? Habt ihr ihr das noch ins Körbchen gepackt? Das Problem mit der Zahnfee ist, womit kann man so einer Katze eine Freude machen? Entweder mit einem Stückchen Spielzeug, davon hat sie mit einer Maus. Oder was zu fressen, sagen wir es doch einfach mal so. Und das Problem dabei ist aber, man stelle sich vor, man bekommt selber einen Zahn gezogen, nehmen wir mal das Übliche, so ein Weisheitszahn, dann dauert es ein paar Tage, bis die Wunde da hinten, bis die sich von alleine geschlossen hat. Und bei der Katze ist es da vorne, bei ihrem Eckzahn, bei diesen Fangzähnen natürlich nichts anderes. Das heißt, sie musste jetzt erstmal ein paar Stunden darben, bevor wir ihr wieder was zu fressen geben konnten. Aber zum Wochenende gibt es dann ein erkleckliches Stück Schabefleisch für sie, weil sie so tapfer war. Ein echtes Dinner. Und damit zurück ins Funkstudio. Ja. Bei dir hat man es ja richtig gut, Marc. Richtig, richtig gut hat man es bei dir. Aber ja, so eine Geschichte habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt, so mit Katzen, wenn die Zähne verlieren. Und das heißt, wie viel Zähne haben denn Katzen? Weiß das einer? Na, sie haben, also wie viele Zähne insgesamt haben, keine Ahnung. Aber das war eben das Besondere, weil es eben einer dieser vier Eckzähne war, was ja hier normalerweise ihre Fangzähne sind. Um das heißt, Beute der ist verloren für immer. Wenn ich richtig zugehört habe, dann müsste das jetzt 2-2er sein. 2-2, bitte kurz mal extrahieren. So ist das. Das war mein, wenn man so will, in Anführungszeichen Highlight der letzten 2 Wochen. Ja, kann ich verstehen. Und bei Tieren, ja, da leidet man ja immer mit, auf jeden Fall. Ja, das tut mir mehr weh als ihr. Oh, dann also liebe Grüße an Mausi. Wir sehen sie auch gerade nicht. Das liegt aber an der technischen Magie, die Marc verwendet, weil, wie ihr festgestellt habt, wenn ihr uns online seht im Video, haben wir dieselbe Wohnung. Nee, ich glaube, eine ähnliche da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das haben wir noch gar nicht besprochen, ob Marc diesmal auftauchen darf. Ach so, ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht ist er ja soweit. Aber das sind ja alles noch Geheimnisse. Das werdet ihr die nächsten Wochen noch. War Marc schon bei der Kosmetikerin? Warte mal, die Pickel sind weg. Ich war nicht bei der Kosmetikerin. Es ging nie dabei um mich. Das hat René mir einfach angedichtet. Der Lump. Ja, wenn du nicht bei der Kosmetikerin warst, dann tut es mir herzlich leid. Dann wird man dein Gesicht wohl auch dieses Mal nicht sehen. Nie sehen. Ja, kommt, Leute. Ich bin ein Mobbing-Opfer. Auf jeden Fall, was die Mausi angeht, liebe Freunde da draußen, ihr werdet ein Foto von ihr sehen. Bei Instagram werde ich eins posten. Freut schön, euch drauf. Mit dem das Zahn. Das ist aber nett, du. Katzen-Content kommt immer gut an. Ja. So ist es. Internet, wasting time since 1995. Genau. Watch Cat-Videos. Ich kann euch ein Geheimnis verraten, denn Mausi, wenn es ihr nicht gut geht und sie auf andere Gedanken kommen will, nimmt sie sich immer Marc seinen Laptop und guckt Menschenvideos bei YouTube. Aha. Dö. Gut. Genug Schabernack für das Erste. Wir hatten noch ein. Achso, warte mal. Erstmal Applaus für diesen wunderschönen Witz, Stefan. Damit ist Stefan ein Witz kürzer für den Witzbettel. Ja, ein Knaller. Wir hatten einen Cliffhanger in der letzten Folge und weil ich den nicht im Sendeplan finde. So ist es immer. Ihr sagt mir immer, der Sendeplan ist komplett und da steht alles drin, aber dann ist da irgendwie nur die Hälfte. Wir hatten eine Berlin-Frage gestellt. Ja. Und ich sehe nicht, wann wir die Auflösung machen. Und ich dachte, wenn wir hinten einen Cliffhanger machen, fangen wir vorne mit dem Cliffhanger an, oder? Dann können wir das gerne tun. Wieso nicht? Ich hätte erstmal mit dem Feedback weitergemacht, aber klar. Ja, dann machen wir mit dem Feedback weiter. Genau, es gab Mörderfeedback zum Thema Saunasuppe. Und zwar eines, was in der Fachsprache, glaube ich, Null-Feedback heißt. Und dafür bin besonders ich in diesem Fall außerordentlich dankbar. Es hat sich keiner von euch da draußen zum Thema Saunasuppe gemeldet. Das bestärkt mich darin, zu behaupten, Saunasuppe ist kein leckeres, nettes Essen. Und dabei wollen wir es dann auch belassen. Wenn das die Bestätigung gibt, dann behaupte ich jetzt mal, die Erde ist eine Scheibe. Wenn ihr es anders seht, meldet euch. Ja. Ja, habe ich auch gestaunt. Aber dann ist es halt so, ne? Die ja, Saunasuppe. Damit schließen wir die Akte Saunasuppe 2021. Wir kippen sie jetzt weg. Ah nee, das macht man nicht. Das macht man. Wir machen davon jetzt einen richtig schönen Aufguss. Ja. So. Wir basteln uns daraus eine leckere Pizza. Genau. Ah, übrigens, eine Pizza kommt nachher mein Witz vor. Oh, ist gut. Ah. Schöner Cliffhanger, René. Ach so, ja. Apropos ja. Cliffhanger. Wie wäre es, wenn wir den Cliffhanger der letzten Folge jetzt auflösten? Bitte schön. Richtig. Wir haben euch gefragt, wo der, und damit lag ich nicht ganz richtig, nicht der letzte Grenzturm der DDR in Berlin steht. Das ist der letzte Grenzturm seiner Art, aber tatsächlich, wo ist der zu finden? Und ich glaube, wir hatten dazu gesagt, dass der im Zentrum der Stadt steht. Ja. Wir haben bei Instagram tatsächlich jemanden, der hat es gewusst, aber ich vermute, der war so clever und ist dem Link gefolgt, den ich da unten reingesetzt habe. Der Grenzturm, den wir gesucht haben, den ihr übrigens auf YouTube auch im Video gesehen habt und wenn ihr jetzt guckt, wahrscheinlich auch sehen werdet, der befindet sich am Potsdamer Platz. Tada. Am Leipziger Platz. Richtig, ja. Also ihr fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Potsdamer Platz und dann ganz genau am Leipziger Platz und zwar, wenn ihr Richtung Spionagemuseum lauft. Das sieht man, das ist schön grün, das erkennt man. Man läuft in die Richtung und läuft durch den Durchgang quasi auf die Rückseite der Häuser. Wenn man durch den Durchgang durch ist, befindet sich der Turm links. Ich glaube, das ist die Erna oder Bergstraße oder irgend sowas. Ja, und dieser Turm, und das ist jetzt nochmal kurz, wollte ich den Fakt nochmal geben, ist der letzte BT6 mit zylindrischem Fuß. Also einer der allerersten Wachtürme, die in der DDR gebaut wurden. Interessanter Fakt übrigens, die Türme wurden wohl so gebaut, dass die Tür Richtung Westen oder Osten zeigte, damit man nicht sieht, wer reinläuft. Bin mir jetzt nicht sicher, wer es nicht sehen sollte, aber die Türen von den Wachtürmen wurden bewusst so gebaut, dass die irgendwie in die Richtung gucken, in die entgegengesetzte Richtung gucken, von den Leuten, die nicht sehen sollten, wer in den Grenzturm reinläuft. Mhm. Ja. Und dieser Turm müsste so um, ach hier ist es, die Erna-Berger-Straße, siehst du, stimmt, weil das die Erna-Berger-Straße, und dieser Turm wurde 1971 errichtet und ist jetzt noch zu besichtigen, lohnt sich wirklich, den anzugucken. Die Baustelle kommt immer näher, der Turm wird wahrscheinlich bald gefressen von dem Gebäude, was dort denn gebaut wird, ein Bürogebäude. Ist wohl, wie man dem Internet entnehmen kann, ein Kampf, diesen Turm dort am Leben zu halten. Der ist wohl im Privatbesitz gegangen. Mehr Wachtürme, weniger Bürogebäude. Rettet ja. Den Wachturm. Ach so, die Info für die Westberliner unter euch. Das auf Westberliner Seite, das waren keine Grenztürme, das waren Besichtigungsplattformen. Und ganz du hattest genau. Ja jetzt gerade noch gesagt, es ist der letzte Turm seiner Art sozusagen. Genau. Und da wollten wir noch zwei weitere Standorte nennen, glaube ich. Ja, ne? Sehr gerne, auf jeden Fall. Ähnliche Türme gab. Und zwar das sind zum die einmal viereckigen dann? In der Puschkinallee. Ja, richtig, ne? Da beim Flutgraben. Am Flutgraben? Puschkinallee ist in Treptow, ne? Ja. Glaube ich, ja. Dort gibt es einen neueren Wachturm, so hatte René berichtet. Genau, das sind die viereckigen. Die haben unten tatsächlich dann schon so eine Kommandostation drin, die mit dem dünnen Fuß, da war ja tatsächlich nur eine Leiter drin, wo man hoch konnte. Genau. Okay, und der andere Wachturm soll nachgebaut sein, aber begehbar in der Bernauer Straße, wo ja viel sozusagen Historie zur Grenze zwischen Ost und West nicht ganz, zu finden. Nicht ganz richtig. Der Wachturm ist nicht begehbar. Ach so. Aber auf der anderen Straßenseite ist ein großes Metallgerüst, ein begehbares, von dem aus man die Möglichkeit hat, sich diesen rekonstruierten Mauerstreifen anzugucken, auf dem sich dieser Wachturm befindet, auf dem man die Vorderlandmauer und die Hinterlandmauer sieht. Also definitiv sehenswert und komplett kostenfrei und ein schöner Live-Geschichtsunterricht. Einfach nochmal zu sehen, was dort an dieser Stelle dann auf mehrere Kilometer sich befunden hat. Eine schöne Ausstellung noch dazu. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Nicht nur für Touristen. Ich wollte gerade sagen, es gibt mit Sicherheit den einen oder den anderen Berliner, der das noch nicht gesehen hat und seine Erkenntnisse über seine Stadt noch vervollkommnen könnte. Denn dafür sind wir ja da. Traurig aber war, es gibt sogar Berliner, die noch nicht mal den Fernsehturm gesehen haben. Naja, von innen meinst du? Genau. Nee, auch von außen vielleicht auch im Fernsehen mal, ja. Naja, also wer von den außen noch nicht gesehen hat, den überall. Dem würde ich hier die Erlaubnis zu wohnen entziehen. Ihr könnt euch anonym da outen bei uns. Sagt uns mal, ob ihr irgendjemanden kennt oder tatsächlich jemanden seid, der noch nie den Fernsehturm gesehen hat. Und aber ja, wenn ihr aus Berlin kommt, wäre natürlich interessanter, das zu wissen. Ich kann es mir vorstellen. Also ich habe davon auch schon gehört. Erschwerend möchten wir, dass sich nur Leute melden, die nicht, deren Sehkraft nicht eingeschränkt ist. Also keine Blinden, bitte. Das wäre geschummelt. Ja. Ganz dünnes Eis, Marc. Ganz dünnes Eis. Ja, aber wie gesagt, interessante Berlin-Frage, denn wir sind ja auch der Podcast aus Berlin und für Berlin und Sonnheim und sagen, man lernt hier nichts, oder? In der Bude. Und deswegen lohnt es sich auch bis zum Ende zu bleiben. Also nach den gewöhnlich für euch ja schon bekannten Witzen am Ende der Sendung gibt es dann noch die Berlin-Frage, die nächste. Die neue, und genau. Und die hat auch wieder einen richtig tollen Geheimtipp. Und auch da wette ich, dass das selbst die Berlin-Kenner unter euch nicht wissen. Ui. Da gehe ich mal von aus, ja. Da verwette ich Stefans Mutter. Hey, lass meine ganz Mutter aus dem Spiel. Ganz dünnes Eis. Ja, ganz dünnes Eis, es bröckelt schon. Aber gut, René, ja, als du hast da, mich damit Mutter gecatcht. Bleibt da, wo sie ist. Ja, erzähl. Wo, du hast mich damit gecatcht. Ich werde tatsächlich bis zum Ende der Sendung am Ball bleiben. Das freut mich. Kommt ja nicht oft vor, wie wir aus der letzten Sendung wissen. Da haben wir festgestellt, dass du beim Dieter Bohlen-Thema sofort aussteigst. Ja. Und da möchte ich gleich nochmal anhaken. Und das ist jetzt ein Test, Marc. Wir sprechen jetzt über Dieter Bohlen. Ja. Dieter Bohlen ist krank und macht das Finale der Shows nicht mit. Ist es dieser Standard, dass wenn man aus einer Firma geworfen wird, dass man dann krank macht? Gibt es da einen Zusammenhang? Oh ja, das ist ein guter Vergleich. Ich möchte, dass das da draußen bei unseren Hörern völlig klar ist. Ich weiß nicht, wo der hier konstruierte Zusammenhang herrührt. Warum ausgerechnet ich das wissen sollte? Nein, nicht, dass du das weißt. Ich wollte jetzt nur gucken, ob du dieses Mal beim Bohlen-Thema nicht die Sendung verlässt, wie in der letzten Folge. Ach so, ja, dazu wollte ich nur... genau so. Verarscht, ich bin noch da. Ja. Genau, also interessante Situation. Ich habe es mir nicht weiter durchgelesen. Ich bin ja ein Mensch, der lebt von den Schlagzeilen. Und Kannst ja noch sagen, wer ihn ersetzt. Ich weiß es nicht. Ach so, doch, ist heute schon durch die Medien gegangen. Wendler. Nein, der Große mit den blonden Locken. Thomas Anders. Nee, der andere. Der andere Thomas. Thomas Gottschalk. Ja. Ach, hör auf. Ja. Nein. Ach du liebe Zeit. Das glaube ich nicht. Es ist doch wie konstruiert, oder? Tja. Ich halte das für Fake News. Egal. Pass auf, egal, wir werden uns nicht wundern. Genau, der Wendler macht's. Ja. Egal. Wir werden uns noch wundern, wenn die nächste Staffel wieder mit Bohlen ist. Das ist alles nur so eine riesen PR-Maschine. Genau. Und deswegen hat die Kanzlerin das auch gesagt, weil sie dachte, das kommt gut an. RTL macht es so, dann macht sie das auch so. Genau, übrigens für euch als Tipp, die Kanzlerin macht ihre Ansagen im Fernsehen immer nackt. Gut. Ich wollte einfach mal für Zuschauerzahlen sorgen. Ja. Wir sollten schnell mal das Thema wechseln, glaube ich. Denn wir haben nach wie vor dieses Corona, ihr kennt es leider, und wir wollten mal ein bisschen, ja, tut mir leid, aber wir haben uns mal gesagt, wir wollen mal ein bisschen berichten über unsere Erfahrungen in den letzten Wochen, hier mit diesem ganzen Mist, mit Click and Meet, weiß ich, Click und Collect, Pick und Packe oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Und Marc hat da ja, glaube ich, auch ein paar Erfahrungen gemacht. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber kurz berichten, ob das cool ist, ob das Müll ist, ob es was bringt. Wie sieht's denn da aus? Ja, sehr gerne. Also, ich berichte erstmal aus Neukölln, Karl-Marx-Straße bei mir um die Ecke. Dort musste ich mal wieder zum Optiker Vielmann und musste mir ein paar neue Brillen anfertigen lassen. Soweit, so gut. Normalerweise rufe ich dort an, mache irgendwie einen Termin oder ich gehe einfach hin. Am besten so kurz vor Feierabend, da weiß ich, ist der Laden nicht so voll. Aber weil nur Corona ist, dachte ich mir, machst du mal einen Schlauen und buchst direkt einen Termin über deren Online-Plattform. Also man geht auf www.vielmann.de und dann sagt man, man möchte einen Termin buchen, dann wählt man die Filiale aus und dann sagt man, was man möchte, ob man eine Beratung möchte oder einfach nur was abholen möchte. Und dann bekommt man einen Zeitslot oder man bekommt verschiedene Zeitslots irgendwie angezeigt und dann sucht man sich einen aus an dem entsprechenden Tag, der einem so zusagt und dann geht man hin. Und dann kriegt man da seine Beratung, seine Leistung, so weit, so gut. Alles ganz wunderbar. Aber als ich dann dort war und ein paar Minuten, also war relativ voll und sie hatten ein bisschen Probleme mit dem Personal, waren irgendwie ein paar Leute ausgefallen. Deswegen hat sich sehr, sehr schnell abgezeichnet, der Laden ist nicht nur voll, sondern der wird auch noch voller. Weil offensichtlich war ich einer der wenigen Exzentriker, die tatsächlich so konsequent auf die neuen Medien setzen und pflichtbeflissen dort ihren Termin im Vorhinein gemacht haben, weil alle anderen sind einfach so reingestürzt in den Laden. Und Vielmann weist definitiv nichts und niemanden ab. Kommen Sie rein, setzen sich dahin, nehmen Sie sich einen Keks. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, ganz genau. Also, das war das eine. Krass. Ja, da hätte ich auch so gedacht, dann hätten wir die ganze Sache irgendwie sparen können. Vor allen Dingen, das mit den Terminen soll ja auch dafür sorgen, dass die Sache ein bisschen entzerrt wird. Aber, tja, entweder war es nur in der Filiale oder bei Vielmann generell, jedenfalls die weisen niemanden ab. Komm, rein in die Hütte, such dir irgendwo ein Plätzchen, wo du einigermaßen Abstand halten kannst und in ein, zwei Stunden bist du dann dran. Also da kann ich ein Gegenbeispiel nennen, bevor wir hier die Optikerbranche niedermachen. Hattest ja Vielmann gesagt. Ich kann von Apollo Optik berichten und da ist das ganze Gegenteil der Fall. Ich habe mir auch, weil ich eine neue Brille haben wollte, einen Termin im Internet geholt und je nach Service, den man haben will, kriegt man verschieden lange Zeitfenster zugewiesen, von einer halben Stunde oder einer Stunde. Ja. Genau, war bei mir auch so. Das hat super geklappt. Ich bin da hingekommen und die wussten sofort, worum es geht, haben sich um mich gekümmert. Und da kommen natürlich dann auch manchmal, wie du schon sagst, ohne Termin Leute. Erstens müssen sie draußen warten. Sobald ihr den Laden betreten, wird gesagt, bitte warten Sie draußen, bis wir hier fertig sind. Und eine kleine Schlange entsteht da schon. Aber noch lange nicht extrem, finde ich. Zum Abholen braucht man ja auch keinen Termin zum Beispiel. Oder wenn man jetzt irgendwie ein Problem mit der Brille hat, geht man einfach so hin. Muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen, weil natürlich gerade, wenn die in der Beratung sind, haben sie halt gerade keine Zeit. Ne? Da muss man halt warten. Damit wir ja aber nicht zum Brillen-Podcast werden, möchte ich auch ein Beispiel nennen. Ich habe ja keine Brille, ne? Deswegen war ich bei McDonald's gewesen, am besagten Leipziger Platz in der Mall of Berlin. Mit Termin? Und ohne Termin, aber es durften nur 10 Leute rein. Und bei mir ist ja nun so, wenn ich in Berlin unterwegs bin, ihr wisst, ich habe eine sehr große Familie. Das heißt, da ist dann mal so ein McDonald's auch voll. Nee. Was ein bisschen blöd ist, du darfst halt dann zwar da dein Essen abholen, musst aber oder darfst dann nicht drin essen. Wir haben uns dann trotzdem in dieser leeren Mall of Berlin irgendwo niedergelassen, wie die Penner am Boden gesessen. Und dann kam aber auch Security, ne, wurden wir vor die Tür gesetzt. Kann man da auf dem Boden vom Boden essen in der Mall? Ja, da bist du sogar satt. Gut. Ja, nee, und wir mussten und danach zum Arzt. Nein, das finde ich ein bisschen blöd, dass man da jetzt so irgendwie mal entspannt unterwegs essen ist gar nicht so leicht, weil eigentlich darfst du ja nirgendwo campieren, so wirklich. Ja. Und das macht es total sinnfrei, irgendwo in der Stadt unterwegs was essen zu wollen. Mach's doch in der U-Bahn. Nee, das ist ja verboten. Tolle Idee. Machen aber trotzdem viele. Ja. Ja, aber interessant auf jeden Fall, ja. Da, wo, aber Click und Collect habe ich auch ein Beispiel. IKEA. Da lief es aber so, dass man online bestellt hat. Man hat keinen Termin gemacht, man hat einen Termin gemacht und dann ist man dann gefahren, hat es einfach abgeholt. Und dafür bezahlt man bei IKEA jetzt auch noch 10 Euro Versand. Mhm. What? Ja. Hä? Was? Man bezahlt 10 Euro Versandgebühr dafür, dass man dorthin fährt und die Sachen abholt. Ja, wahrscheinlich, weil sie es aus einem großen Regal selber bis an den Ausgang rollen müssen. Das ist die Servicegebühr sozusagen. Nicht. Aber ich sage ganz ehrlich, bei dem Geldbetrag, den man da für Möbel lässt, geht das ja dann. Das ist ja dann nur noch Kleinvieh. Aber gab es das nicht schon vorher? Weil das ist doch dieses Click und Collect, heißt doch letztendlich, ich kaufe zu Hause ein und hole es dann ab, so wie du es gerade beschrieben hast. Das gibt es bei Supermärkten. Also vielleicht war es vorher nicht in unserer Wahrnehmung. Keine Ahnung, ich kannte das vorher nicht. Also für mich ist das so ein Corona-Ding. Da hat die Sache zumindest einen Namen gekriegt. Und Gebühren genau. Hat das damals, denke ich, auf jeden Fall nicht gekostet. Ja, denke ich auch. Ja. Aber ich muss sagen, das ist zum Beispiel eine Sache, da kann ich mir gut vorstellen, dass die sich durchsetzt. Das ist, da kann der stationäre Einzelhandel vielleicht sogar ein bisschen gegen die Online-Händler anstinken. Weil du kaufst im Prinzip ja online ein und dann holst es dir halt nur selber ab. Genau. Genau. DHL und Hermes lieben diesen Trick. Naja. Aber letztendlich, dieses Click und Meet ist ja jetzt erst vor kurzem ins Leben gerufen worden, so offiziell, die neuen Schlagwörter. Aber ich glaube, Click und Meet sehen die Händler nicht unbedingt so cool, ne? Weil da gibt es ja keine Garantie, dass da auch jemand was kauft. Ja, und aber man muss natürlich sagen, sie haben ja keine andere Chance. Ja. Und für die Händler ist das insofern okay, weil sie dadurch wenigstens die Chance haben, jemanden in ihren Laden zu bekommen. Also viele Leute sind nach wie vor so drauf, dass sie sagen, ich will einfach nur mal so ein bisschen durch den Laden schnüren. Ich habe gar kein konkretes Ziel, sondern will mich einfach inspirieren lassen. Und wer weiß, was man für Umsätze dabei noch generieren kann. Mhm. Nach Corona ist es dann übrigens Click and Party. Naja, ja, also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das klingt immer so Click und Meet und Click und Collect, man macht das alles irgendwie im Internet. Es gibt natürlich auch viele Leute, die kein Internet haben, gerade ältere Leute zum Beispiel. Man kann es natürlich auch telefonisch machen, ne? Also das. Ring, de Ling, de Ling und Meet. Sozusagen. Ich sag Call nur, Meet. Tinder heißt ab nächstem Jahr Click and Fuck. Ja. Nicht lustig? Ich fand es knall. Ja, war ein okay, Knaller. Aber Frage, wenn ihr auch die Erfahrung gemacht habt, wie ist es denn mit der berühmten Nachverfolgung? Also wenn ihr einen Termin online bucht, klar, dann gebt ihr eure Daten ein, ne? Dann wissen die, ihr wart da. Aber wenn ihr jetzt einfach nur so dahin geht, also ich habe zum Beispiel mir auch ein Fahrrad gekauft, per sozusagen erst einen Termin gebucht, Fahrrad gekauft, am anderen Tag dann abgeholt. Da bin ich ohne Click Termin. Click and drive. Genau, klick und nimm mit sozusagen. Ne? Fahr weg, genau. Und click da and ich write hin, and eat and fuck. Sozusagen. Und am Empfang habe ich dann gesagt, ja, ich habe keinen Termin, ich wollte nur abholen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gibst du mir erst deine Daten. Also die haben da wirklich aufgepasst, aber bei vielen ist es halt nicht so, ne? Ja. Viele sind da noch nicht so hinterher. Genau. Ich würde ganz gerne noch von meinem Erlebnis im A10-Center in Wildau berichten. Das ist ja hier gerne. So im Speckgürtel von Berlin. Mhm. Und wir wussten, meine Freundin und ich, dass das A10-Center im Prinzip geöffnet ist, waren dann aber doch relativ überrascht, wie wenige Geschäfte nur offen hatten. Waren vielleicht so 20, maximal 30% aller Geschäfte waren irgendwie geöffnet. Und geöffnet ist auch ein dehnbarer Begriff an der Stelle, weil wir wollten ein paar neue Platzdeckchen haben. Plates im Englischen, glaube ich, genannt. Platzdeckchen. Ja. Also etwas, naja, da wo man ist, dass man irgendwie was unter den Teller packt, dann, wenn man kleckert, dass der Stadtmittelstuhl dann nicht eingesaut wird. Stullenbrett in schön. Na jedenfalls, irgendwie, wir wollten da in den Laden rein und dann hieß es, ja, wir haben im Prinzip offen, was nicht genau zu erkennen war, weil deren Metalljalousie war zur Hälfte unten und wir so, naja, haben sie nur offen oder nicht? Also sind wir hingegangen, waren dann auch Mitarbeiter und ja, sie können rein, aber sie müssten erstmal einen Termin machen. Genau. Hallo, wir sind jetzt hier, ich möchte meinen Termin jetzt. Ja, nee, wir müssen das schon hier richtig machen. Also passen Sie mal auf. Gucken Sie da mal neben sich. Da steht so ein QR-Code an einer Säule. Den scannen Sie einfach ab. Das führt Sie auf eine Website. Und dort können Sie dann einen Zeitslot für in 15 Minuten, 30 Minuten, werden Sie ja sehen, was frei ist. Aha, dachten wir uns. Kleine Schikane wäre nicht nötig gewesen, all dieweil in dem Laden einfach nur ein, zwei Leutchen irgendwie waren. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Mitarbeiter da schon eingerechnet waren. Na, jedenfalls, die haben darauf bestanden, dass wir das einfach mal durchklickern. Möglicherweise war es auch nur so etwas wie ein Feldversuch, um zu gucken, dass die technische Infrastruktur da wirklich funktioniert. Oder aber, um über diese Online-Plattform eben die von Stefan soeben angesprochene Nachverfolgungsmöglichkeit zu wahren. Ja. Von dieser kleinen Schikane mal abgesehen, war der Einkauf schön. Wir haben unsere Platzdeckchen gekriegt. Vielen Dank der Nachfrage. Bis zum nächsten Mal. Zurück ins Funkhaus. Genau. Und gerade bei dem Zusammenhang frage ich mich immer, das ist doch auch in meinem Interesse, dass ich irgendwie dort meine Daten irgendwie hinterlasse. Ne? Weil falls wirklich mal was ist, würde ich mich ja schon freuen, wenn sich jemand bei mir meldet, oder? Oder ist mir das egal? Bin ja schließlich unter eigentlich Menschen, unter unbekannten Menschen auch. Weiß man halt nicht. Ja, was fange ich mit der Information an, die ich dann da kriege? Du kriegst die Info. Zum Beispiel hatte mal ein Bekannter berichtet, er war mal Geld holen auf einer Bank am Automaten. Ob es am Automaten war. Und später hat ihn dann sozusagen das Gesundheitsamt angerufen und gesagt, hier, Sie waren an dem Tag da und da an der Bank und wir haben dort einen positiven Corona-Fall. Nur als Info sozusagen. Ne? Also das ist ja schon nicht uninteressant. Genau, also genau diese eine Kerninformation ist das Einzige, was einen interessiert. Ja. Nicht, wie viele Leute da waren oder wer mich da getroffen hat oder sowas, sondern nur die Tatsache, du pass auf, du bist jetzt möglicherweise Kontaktperson Nummer 1. Genau. Es ist schon ein Hohn, dass das in Zeiten, wo die DSGVO ihre Hochzeit erreicht hat, genau so eine gegenteiligen Sachen passieren müssen. Hm. Passt irgendwie nicht zusammen. Wir leben in einem Zeitalter, wo ich komplette Kontrolle über meine Daten habe, wo ich dagegen kämpfe, dass mich irgendwelche Kameras auf der Straße filmen. Ja. Und dann ist es so, dass ich doch meine Sachen gern angeben möchte, um die Information zu bekommen, dass von mir einer da war, der Corona hatte. Ist das nicht hinfällig, wenn man alle paar Tage einen Schnelltest machen muss? Na gut, ich denke, das wird jetzt alles ein bisschen angenehmer, wenn das in die Routinierung, also in Routine geht sozusagen, in den Alltag. Aber soweit ist es ja noch nicht, ne? Und dann auch diese Kontakt-Apps, was jetzt alles im Gespräch ist. Da fangen wir jetzt ja nach einem Jahr Corona erst mit an. Also ganz ruhig. Hm. Aber komm, lass uns über ein anderes Thema noch reden, weil das passt auch zu Corona. Wir sind, glaube ich, noch ganz gut in der Zeit. Das ist bestimmt auch sehr interessant, betrifft auch viele von unseren Hörern und Hörerinnen. Homeoffice und die Fahrkarte. Riesenthema. Ja, Riesenthema. Nicht so ganz so großes Thema. Ja. Weil Homeoffice und Fahrkarte ist so ein bisschen widersprüchlich. Genau. Stefan, ja? Verknüpft das jetzt miteinander. Genau, pass auf. Connected. Wir merchen das jetzt, ja, für euch. Und zwar, die meisten von uns werden für gewöhnlich ins Büro fahren, also auch vor Corona logischerweise, und dafür eine entsprechende Monatskarte haben. Seit Corona ist es natürlich vielleicht ein bisschen anders, wenn man viel Homeoffice macht. Und es ist immer wieder in der Diskussion, dass die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen dort irgendwie ansetzen müssen, weil viele haben ihr Abo schon gekündigt sozusagen, ne? Weil die halt aktuell dauerhaft im Homeoffice sind und dadurch natürlich viel Geld sparen. Und für Berlin gibt es jetzt einen konkreten Vorschlag für das sogenannte Homeoffice-Ticket. Es ist, wie gesagt, nur ein Vorschlag, aber vielleicht kann man einfach mal drüber nachdenken, ne? Dann lasst uns mal ganz kurz darüber brainstormen. Genau. Also die BVG verzeichnet weniger Fahrgastzahlen. Ja. Das macht ja insofern Sinn, weil man versucht ja Kontakte zu vermeiden. Und wir wissen, in Bussen und Bahnen fühlt man sich ja manchmal wie in einer Ölsardine. Ja. Also man möchte das Ganze entzerren. Das geht so mittlerweile. Also werden mehr Busse, mehr Bahnen eingesetzt. Aber das muss natürlich auch alles bezahlt werden. So gibt es weniger Leute, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das finde ich einerseits ganz toll. Die BVG findet es aber blöd. Deswegen jetzt die Idee eines Homeoffice-Tickets, um die Leute, die eigentlich sonst immer den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, um die in die Öffis zu bringen. Ja, genau. Ist das nicht Blödsinn? Naja, wir wollen doch die Kontakte vermeiden. Ja. Ich habe es gerade mal durchgerechnet. Ja, mach mal. Ja. Weil das hat ja auch eine mathematische Komponente. Ich bezahle im Jahr 700 Euro für eine Fahrkarte. Diese 700 Euro habe ich mal durch 200 genommen, ne? 200 Arbeitstage, kommt das hin? Ja, sind so grob. Dreieinhalb. 3,50 Euro am Tag. Ne? Da sage ich mal, 3,50 Euro für eine Fahrkarte hin und zurück ist gut. Und am Wochenende den Luxus fahren zu wollen, wann ich will, ohne auf die Uhr zu gucken. Und du kannst sogar noch Leute mitnehmen. Wenn ich jetzt überlege, dass ich ja eigentlich, nehmen wir mal an, mindestens die Hälfte der Zeit im Homeoffice verbringe oder im Extremfall, also bei mir war es teilweise so, dass ich nur ein oder maximal zwei Tage die Woche, also weniger als die Hälfte ins Büro bin, dann frage ich mich natürlich schon, lohnt sich das noch, so eine Fahrkarte zu haben? Also ich kann die Leute, die jetzt da kündigen, voll und ganz verstehen. Ja. Ja. Und man muss auch dazu sagen, im Moment ist da auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, zumindest in Berlin, kein Entgegenkommen. Selbst bei der Mehrwertsteuersenkung kein Entgegenkommen. Ja. Also, liebe BVG, was haben wir denn da Tolles im Angebot? Na, pass auf. Also, wir hatten ja schon gesagt, es sind deutlich weniger Fahrgäste unterwegs. Ich war diese Woche einmal im Büro und muss sagen, boah, die U-Bahn, die war schon Halleluja, ne? Also, wahrscheinlich von Tüten, wie man so schon sagt. Habe ich nicht weniger gesehen, ne? Die Prognose das, im VBB. Das ist schlecht. Ja, richtig. Die Prognose im VBB sagt für 2020, also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, diese sagt, dass durch Corona 79% weniger Einnahmen zu erwarten sind. Ne? Das ist schon eine ganze Menge, weil statistisch gesehen oder laut Umfragen will jeder zweite Berliner auf den ÖPNV verzichten. Also er meint. Nachvollziehbarerweise, wie wir gerade festgestellt haben. Genau, ne? Das deckt sich genau mit dem. Ne? Mhm. So, nun hat der Fahrgastverband, IGAP heißt der, der sozusagen die Interessen der Fahrgäste vertritt, hat einen Vorschlag gemacht, ein 399-Euro-Ticket pro Jahr einzuführen. Das ist auch eine Basis, allerdings nur für AB. Ne? Da hat man sich an Wien orientiert, was ja letztes Jahr auch sehr positiv in den Schlagzeilen war. Aber nun kommen wir zu diesem Homeoffice-Ticket-Entwurf. René hat ja schon ein paar Zahlenspiele gemacht. Mal sehen, ob das hier passt. Und zwar ist die Idee dahinter, ein Ticket bereitzustellen, Achtung zuhören, was 60 Tage Gültigkeit hat. Das sind 2 Monate. Es gibt es in 3 Varianten. Und zwar 8, 12 oder 20 Mal kann man das nutzen. Und das gilt dann für 24 Stunden. Soweit klar? Nee, also du hast ein Ticket, was 60 Tage gültig ist. Und in diesen 60 Tagen kannst du je nach Variante 8, 12 oder 20 Mal das nutzen. Dann ist der Preis auch unterschiedlich, nehme ich an, ne? Richtig. Und zwar für 8 mal 44, für 12 mal 56 und für 20 mal 88 Euro. Das sind im Durchschnitt pro Tag 4,40 Euro statt 8,80 Euro in der teuersten Variante. Also man spart 50%, wenn man das nutzt. Zweimal 20 mal fahren in 60 Tagen. Ist ein Monat nur. Also jeder zweite Tag Homeoffice sozusagen. Ja, weißt du, für mich ist ja immer wichtig, also es ist ein Luxus, das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Abo habe, also dieses normale Jahresabo. Für mich ist es ein Luxus, am Wochenende unterwegs sein zu können. Mhm. Also eine Tageskarte ist für mich das absolute Freiheitsticket und das hast du ja durch so ein Abonnement. Deswegen finde ich die Idee eigentlich ganz gut, dass sie so auf Tagesbasis gehen. Finde ich cool. Jetzt frage ich mich gerade 20 Mal in 60 Tagen, jeder zweite Tag hieße es. Hä, jeder zweite Tag? 20 Mal in 60 Tagen? Na, wenn du sagst, ein Arbeitsmonat hat 20 Tage bei die dir. Woche, 3 Tage die Woche kann ich, nee, anders. Ich rechne mal, weil ich ja die Wochenende auch liebe für diese Karte, hieße das, 3 Mal in der Woche kann ich mit dem Ding fahren, oder? Marc, hast du mitgerechnet? Du kannst ja, nee, Mathe-Experten damit fahren. Mathe-Fragen haben uns immer schon in K.O. geschossen. Stefan rechnet eben so, dass er sagt, pass auf, 5 Arbeitstage pro Woche rechnen wir mal. Das sind 20 Arbeitstage eben im Monat. 4 Wochen. Und das heißt, ich kann 1 Monat von diesen 2 Monaten fahren. In der teuersten Variante. In der allerdings teuersten Variante. René hat ja schon gesagt, also ob diese Sonderregelung für am Wochenende kann ich noch jemanden mitnehmen und Kinder oder nach 20 Uhr, die gelten, glaube ich, dafür nicht. Ne? Also das muss man natürlich auch beachten. Für einen Arsch. Naja, genau. Auch kein Mensch, das Schweinkram. Und was noch dazu kommt, Dieses Ticket wird es nur für Berlin geben, also Bereich A, B, nicht für Brandenburg. Und da frage ich mich halt auch, gerade wenn ich weiter draußen wohne, habe ich doch noch mehr den Anreiz, das Homeoffice zu nutzen, weil ich ja natürlich auch längere Fahrtwege habe. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Das könnte natürlich dieses Ticket auch noch verhindern. Denn das weckt natürlich Begehrlichkeiten für Brandenburg, wenn so ein Ticket kommt für Berlin. Ne? Theoretisch könnte das... Das ist geografische Diskriminierung. Wie nennt man sowas? Geodiskriminierung. Ausgrenzen. Genau. Marc. Haltet mich für kurzsichtig, aber ich halte diesen ganzen Ansatz irgendwie für komplett falsch. All dieweil, wie gesagt, ganz vorne soll doch eigentlich das Entzerren stehen der Bevölkerung, das Vermeiden von Kontakten. Mir geht es nicht nur um soziale Kontakte, sondern generell soll man Kontakte vermeiden. Und das ist ein Anreiz, genau das nicht zu tun. Ein preiswertes Ticket für den einen oder anderen möglicherweise. Und das soll eben den Anreiz bieten, mehr die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Ist das in der aktuellen Zeit nicht äußerst kontraproduktiv? Muss hier nicht die Wirtschaft zurückstecken? Na, die Frage ist, ob wir das Homeoffice-Ticket jetzt für die jetzige Zeit nur sehen sollen oder auch für die Zeit nach Corona. Weil das Arbeitsmodell wird sich ja verändern. Da hast du natürlich recht. Ich sehe schon, wir haben hier drei unterschiedliche Ansätze. Ja, also ich würde dann wirklich erst darüber sprechen, wenn, ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen um mich werfen, wenn die Inzidenzzahlen unter 3 gesunken sind, ja. Ha, Inzidenzzahlen hat er gesagt, ha, nein, passt auf. Genau, das ist ein Entwurf. Es könnte im Sommer starten, diese Ticketvariante, aber wie gesagt, es ist noch vorbehaltlich entsprechender Abnahmen und Genehmigungen. Und was noch wichtig ist, dieses Ticket wird es nur per Smartphone geben. Also das ist auch eine Voraussetzung. Altersdiskriminierung. Aber nicht schlimm ist, weil es ist ein Homeoffice-Ticket und Berufstätige haben meistens ein Smartphone. Kann man mal von ausgehen. Das sehe ich jetzt nicht als Problem. Das eigentlich, wenn du Feuerwehrmann bist, machst du dann auch Homeoffice? Brauchst du dann einen Schlauch mit mehr Druck? Naja, René, jetzt führst du das ins Lächerliche. Also was jetzt wirst du aber ulkig. Pass auf, was das Brandenburger Thema angeht, da wird jetzt schon befürchtet, dass die Brandenburger mit ihrem Auto alle an die Stadtgrenze fahren und dort sozusagen die Bahnhöfe belagern und das wäre kontraproduktiv. Man kann es nicht jedem recht machen. Genau. Also ich bin gespannt. Wir merken schon, ein schwieriges Thema. Ich finde es von der Idee interessant, aber ob das die Endlösung ist, keine Ahnung. Aber ich kenne auch jemanden, der in Brandenburg wohnt und sein Abo gekündigt hat. Und das spart natürlich extrem viel Geld jeden Monat. Ne? Und derjenige ist auch dauerhaft aktuell im Homeoffice, ja. Nur die Zeiten werden sich irgendwann noch ändern. Und der spart sich quasi im Homeoffice reich. Ja, naja gut, wenn man sonst nicht fährt, ist das doch sinnvoll. Hey, 70 Euro oder 60 Euro, nee, was bezahlt man monatlich? 70 Euro. Na, Brandenburg also, wenn Jahr hast bezahlt, du doch noch mehr. Ne? Ach Mensch, natürlich, ja. Hast du fast 100 Euro. Ja, das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Na. Jedes Jahr, jeden Monat ein neues Musikinstrument. So sieht's aus. Aber wie gesagt, ihr könnt uns ja auch gerne mal eure Meinung dazu schicken. Vielleicht hat ja eure Stadt, euer Ort, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, auch schon eine Idee dahinter. Ich glaube, das ist ja ein deutschlandweites Problem, vielleicht sogar ein weltweites. Und wie ihr uns erreicht, ich glaube, da spielen wir gerade mal unseren Trailer oder Teaser für die Kontaktmöglichkeiten ein. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Ja, da wisst ihr Bescheid. So, dann sind wir wieder zurück. Genau. Ach so, ja, wir sagen ja nicht, dass wir zurück sind, weil... Ich nicht. Wir waren ja nie weg. Okay, wir waren ja nicht weg. Was ihr nicht mitkriegt, wenn so ein Einspieler läuft, dann planen wir mal die Sendung ganz spontan noch um. Genau. Das ist nichts für mich, Stefan. Wir haben spontan beschlossen, weiterzumachen. Genau. Nee, wir haben was rausgekürzt, was ihr dann beim nächsten Mal hört. Also es lohnt sich auch nächstes Mal wieder mit dabei zu sein. Wir haben Content für die nächsten Es lohnt sich immer. Folgen auf jeden Fall. Oh, genau. Jetzt haben wir mördermäßig gespoilert. Es wird eine weitere Folge des Podcasts geben. Scheiße, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Es wird auch eine 56. Folge geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ne? Aber lasst uns nicht aufhalten, sondern fortsetzen einfach. Wir haben ja seit haben wir eine, das ist die erste Mal gewesen, ne? Dieser verrückte Podcast. Nee, das war schon der zweite. Das war schon das zweite. Zeit, Leute. Beim ersten Mal ging es um Damenbinden. Ich sag's euch. Beim zweiten Mal ging es um Katzen. Genau. Und heute kommt es die Antwort. Genau. Der verrückte Podcasten. Podcasten. So rum. Podcasten. Podcasten. Der Podcasten. Nee, der Podcasten. Hammerwitz, oder? Wer ist das denn? Ja. Du kannst Podcasten zu mir sagen. Genau. Und vielleicht der Podcasten muss, ist der immer das Klo belegt. Genau, vielleicht muss jetzt Marc seine Katze, wie hieß die? Muschi? Nee, Mausi. Mausi hieß die. Du heißt einfach Muschi. Mal zuhören, weil jetzt kommt die Antwort von der Firma Tesa. Genau, kurz zum Problem. Ja, das Problem, gerne. Was ich aufgetan hatte und womit ich mich an die Firma Beiersdorf, die Beiersdorf AG, um es genau zu sagen, gewendet habe, war das Produkt Tesa. Und zwar hatte ich erzählt, das war natürlich alles erstunken und erlogen, ich habe in einem Brief erzählt, dass ich eine Katze habe. Ich hasse Katzen. Sorry für alle, die Katzen lieben. Ich finde es okay, wenn man Katzen mag. Nein, ich hasse Katzen, ich bin totaler Quatsch, ich bin total tierlieb, ich will nur keine Katze haben. Auf jeden Fall hatte ich erzählt, ich hätte eine Katze und habe weiterhin berichtet, diese Katze hätte sich in Tesa-Film oder in Befestigungsstrips, in so eine Powerstrips reingelegt, mit denen ich gerade was machen wollte. Und weil das Zeug nicht mehr aus dem Fell, das war natürlich eine Perserkatze, logisch, weil das Zeug nicht mehr aus dem Fell der Katze ging, habe ich mit der Schere nachgeholfen, was nicht zugunsten unseres Verhältnisses war. Die Katze, nebenbei gesagt, weil das gleich in der Antwort zu hören ist, heißt Friedrich Wilhelm. Und das ist schon Tierquälerei, wenn man so seine Katze nennt, finde ich. Könnte man meinen. Ich würde sagen, wir hören uns die Antwort der Beiersdorf AG einfach mal an, was die dazu zu sagen haben. Aber erst hören wir uns noch die Reaktion der Katze an. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihren Brief, der mir von unserer Produktmanagerin mit der Bitte um Unterstützung übergeben wurde. Selbst geduldete Mitbewohnerin zweier Langhaarkatzen, in Klammern norwegischer Waldkater und Maine Coon, kann ich Friedrich Wilhelms Not gut nachvollziehen. Perserkatzen gelten im Allgemeinen als liebenswürdige Zeitgenossen, sind jedoch, wenn es um ihr Outfit geht, äußerst sensibel. Da sie jedoch über ein sehr dichtes Unterfell verfügen, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der Entfernung des zweckentfremdeten Powerstrips eine Glatze entstanden ist. Aber Friedrich Wilhelms Stolz ist nun angekratzt und dagegen müssen wir etwas tun. Zuerst sollten Sie ihn etwas von seinem ramponierten Äußeren ablenken. Meine Empfehlung? Aktivierung des Spieltriebs. Da muss man sich ausgerechnet bei Katzen nicht sonderlich anstrengen. Bringen Sie mit Hilfe eines Powerstrips einen Tesa-Deckenhaken in die Mitte des oberen Türrahmens an. An einem kräftigen Gummiband, am besten ein Unterhosengummi, befestigen Sie ihn für Friedrich Wilhelm in erreichbarer Höhe zwei weiche Knautschbälle, wahlweise mit oder ohne Klingel. Die Öffnung des Hakens mit einem Streifen Tesafilm verschließen, ganz wichtig. Dies sollte ihn erstmal auf andere Gedanken bringen. Meine Katzen waren jedenfalls hellauf begeistert. Parallel dazu streichen sie sein verletztes Ego mit ein paar feinen Leckerlis. Sehr beliebt sind die kleinen Tröpfchen von Friskis Gourmet oder von Lams. Sie sind zwar ziemlich teuer, jedoch sollte Friedrich Wilhelm ihnen das wert sein. Außerdem gibt es von Scheber jetzt ganz tolle Fischtröpfchen, die riechen so gut, dass man sie am liebsten selber essen möchte. Einen Tesa-Deckenhaken und eine Ersatzpackung Powerstrips legen wir Ihnen bei und wünschen Ihnen, dass Sie die Gunst von Friedrich Wilhelm schnell zurückgewinnen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, Frau Angelika S. Von wo war die? Angelika S. von der Consumer Products Deutschland Abteilung der Beiersdorf AG hat quasi mit vollem Engagement versucht zu helfen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mit den Deckenhaken gemacht habe. Also ich sag mal so, ich fand die Antwort jetzt nicht so grauenhaft, dass ich mich dran aufhängen hätte wollen. Ich nehme an, ich habe ihn für irgendwas Sinnvolles benutzt. Ja, die Antwort war aus dem Jahr. Sagst du das vielleicht nochmal? Achso, ja, die Antwort ist vom 28.05.1998 und ich hatte es, glaube ich, schon beim Vorlesen des Briefes gesagt, das war quasi der Einstieg in dieses kleine Hobby, von dem wir auch in der nächsten Folge was hören werden, denn wir haben keine Zeit, diese Folge den nächsten Brief vorzustellen. Ja. Deswegen müsst ihr definitiv in 2 Wochen wieder mit dabei sein. Ich glaube... Aber noch nicht abschalten. Wird denn... Ich wollte schon mal ein bisschen spoilern, was richtig, richtig Tolles wird kommen. Es geht um, ich werde ein wenig verrückte Dinge machen. Also zumindest erzähle ich in dem Schreiben, dass ich was ganz, ganz Verrücktes vorhabe. Die Häuselbauer unter euch, die können sich schon mal freuen. Mhm. Einer meiner Favoriten, dieser Brief. Na, da also hast du uns jetzt aber richtig neugierig gemacht, René. Allerdings. Ja, ich habe jetzt genauso gut Werbung gemacht, wie die in ihrem Antwortschreiben. Cool. Fast so gut. Ja, wir sind gespannt. Coole Serie auf jeden Fall. Regt vielleicht so ein bisschen die Fantasie an und zeigt auch, was René für ein Typ ist. Man kann damit tief in meine Psyche blicken, ja. Genau, ne? So, dann, ihr vermisst die sicherlich schon. So, nächste Serie hier. Wo geht's hier wie auf dem Markt? Apropos Serie. Wir sind wie beim Hausarzt. Bei Filmen und Serientipps. Genau, kurz Hände desinfizieren und weiter geht's. So, jetzt die Hose runter und jetzt haben wir was richtig Tolles heute. Genau, pass auf. Heute kürzen wir das ein bisschen, aber wir haben wieder einen geilen Film bzw. Serientipp. Und dafür ist natürlich Dr. Netflix Mark verantwortlich. Und Marc wird uns jetzt sagen, was so geil ist. Unser Serienarzt. Ja. Es tut mir sehr leid, Jungs, aber ich habe mich kurzfristig umentschieden. Ich werde erstens nichts von Netflix vorstellen und zweitens, es wird auch keine Serie sein. Es ist ein Film, der auf Amazon Prime läuft. Mit eurer wertgeschätzten Erlaubnis natürlich nur. Also dann weiß ich schon, was es ist. Das ist nicht so schlimm. Übrigens, dann bitte Dr. Prime. Wenn, warte, bevor Marc loslegt. Ich möchte noch, wenn ihr Marc live erleben wollt, dann müsst ihr mal die anonymen TV-Gucker besuchen. Dort erzählt Marc nämlich regelmäßig von seiner TV-Sucht. Aber jetzt gibt's erstmal einen tollen TV-Tipp. Glaube ich, hoffe ich. Einen lieben, netten Gruß an dieser Stelle auf alle meine Freunde beim ATG. Anonyme TV-Gucker, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wie jeden Donnerstag, alles klar. Okay, ich erzähle, was ich neulich geguckt habe. Ein Film namens Anna von 2019 läuft auf Amazon Prime. Immerhin 83% aller Leute, die es geguckt haben, fanden den Film okay oder besser. Das ist gut. Ich persönlich fand den ehrlich gesagt auch ganz gut. Worum geht's dabei? Was fand ich daran so gut? Also, die Hauptdarstellerin kannte ich nicht. Das ist eine relativ junge Frau, sehr schlank, groß, blond, gut aussehend. Das war Sasa schon mal der Hingucker. Bitte? Sasa Luz. Ja, Sasa Luz. Genau, wem der Name etwas sagt. Ich war aber begeistert, die mittlerweile in die Jahre gekommene Helen Mirren auf einem der Nebenkriegsschauplätze, also als Nebendarstellerin in dem Film zu sehen. Die hat den Film echt bereichert. Dann gab es da noch 2 andere Schauspieler, die da mitgemacht haben, die ich aus anderen Serien und oder Filmen kannte. Namentlich handelt es sich dabei um Cillian Murphy. Der hat beim einem Batman-Film ein Bösewicht gespielt. Und Luke Evans sagt dem einen oder anderen auch noch etwas. Da kann ich mich allerdings nicht... Ah, doch, er hat gespielt da den Bogenschützen aus Der kleine Hobbit, der dann letzten Endes den Drachen erlegt. Sonst kann man noch zu dem Film sagen, rein technisch, dass es ein Werk von Luc Besson ist. Er hat die Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Aber nun kommen wir zum Inhalt dieses filmischen Fetzens. Und das ist nicht abschätzend gemeint. Also Anna, wer oder was ist Anna? Worum geht's dabei überhaupt? Also Anna ist ein sehr armes, aber auch sehr kluges, schlaues, gewitztes Mädchen in der UdSSR damals noch. Und sie kommt wie die Jungfrau zum Kinde. Irgendwann steht ein KGB-Agent bei ihr quasi im Wohnzimmer, legt nebenbei ihren Freund um und erzählt ihr, sie hätte Potenzial und er würde sie ganz gerne anwerben. Und ihre Klugheit merkt man sofort in dem nächsten Satz, denn sie erwidert, oh, ich verstehe, entweder ich mache hier mit oder aber, ich will mal so sagen, ich habe ihr Gesicht gesehen. Ich würde dann hier lebend nicht mehr rauskommen. Jetzt wissen Sie, warum Sie für uns qualifiziert erscheinen. Machen Sie doch einfach bei uns mit. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wird KGB-Agentin. Und sie wird auch keine schlechte. Und aufgrund ihrer Schönheit wird sie entsprechend eingesetzt. Und das gipfelt darin, dass sie dann als Topmodel in Paris arbeitet. Wird dort eingeschleust quasi so als Agentin. Und ja, also man kennt sie nach außen hin eben immer nur als schönes Model. Und hintenrum ist sie aber femme fatale. Und als KGB-Agentin bringt sie dann da Leute um, wie es ihr aufgetragen wird. Das Ding dabei ist allerdings, dass sie merkt, ach, sie hat eigentlich nur so ein bisschen den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben aufgrund ihrer Armut und ihrer Verhältnisse, wo der KGB sie zwar rausgeholt hat, war sie damals nicht in der Lage, ein freies Leben zu führen. Und beim KGB ist es dummerweise auch nur so, wenn du da erstmal einen Fuß in der Tür hast, da kommst du nicht mehr raus, nur noch mit den Füßen voran. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser ganzen Story. Und eigentlich handelt der Film darum, wie Anna versucht, ein eigenes, freies, bestimmtes Leben zu führen. Dazu müsste sie sich also selbst wieder aus den Fängen des KGB befreien. Und jetzt wird die Sache richtig spannend, was so viel heißt wie, schaut euch den Film an, ich sage nichts mehr. Ja, während du das vorgetragen hast, habe ich direkt den Trailer hier gesehen mit den Informationen. So. Das war cool, ja. Statt dir zuzuhören, einfach den Trailer geguckt. Ich bin gerade auf der entsprechenden Seite mit den Informationen und da lief so im Hintergrund der Trailer. Ja. Fand ich gut und hat sich mit dem gedeckt, was Marc gesagt hat. Also das kann ich bestätigen. Es handelt sich was wirklich um diesen Film. Ja. Genau. Hat nebenbei die ersten 20 Minuten von dem Film geguckt. Also 2 Stunden volle Ladung Action und ab 16 ist der Film, muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, man bekommt möglicherweise etwas Blut zu sehen, vielleicht sogar eine nackte Brust. Nee, ist ja bei ekelhaft. 16 nicht. Nackte Brüste gibt es erst ab 18. Ja. Das, dann wäre der Film aufgefallen, in Deutschland ist ein französischer Film. Nee. Echt, aber in Deutschland habe ich festgestellt, sind die Altersbeschränkungen so, Sex ist, da muss man älter sein als für Gewalt. Gewalt gibt's schon. Dann, René, sollten wir uns den Film ganz angucken und dann können wir ja entscheiden, ob das so ist oder nicht. Und ihr natürlich auch. Also, ich kann euch versprechen, dass ihr eine Brust zu sehen bekommt, auch wenn der Film erst ab 16 ist. Jetzt hast du gespoilert. Eine Männerbrust. Jetzt hast du gespoilert, toll. Eine behaarte Männerbrust werden wir zu sehen kriegen. Das wahrscheinlich auch. Ja, sehr schön. So, wir müssen ein bisschen auf die Tube treten hier. Wir haben noch, jetzt gibt es gleich noch was zu lachen. Das ist übrigens ab 0. Da kann jeder mitmachen. Und zwar jetzt gibt es was dann, zu lachen. Dann gibt es ja noch diesen tollen Geheimtipp, ja. Genau. Das ist so, wie nach jeder Sitzung sozusagen Angela Merkel vor die Presse tritt, kommen jetzt die Witze für euch. Auch eine nackte Brust? Achso. Ach, gut. Nee, also du, das wird nicht besser. Ne? Niveau-Limbo. Schweinkram. Ja. Genau, da haben wir es wieder. Ja, wir sind in Folge. Ich habe im Ursprung im Sportunterricht übrigens immer gedacht, dass es Limbo-Tanzen gemeint war. Da habe ich mal gedacht, wenn die Latte da oben lag, das ist doch kein Ding. Kommt da locker durch unten. Verstehe. War das jetzt schon ein Witz von dir? Nee, noch nicht. Stefan, nochmal. Kannst du nochmal ankündigen, was jetzt kommt? Ja, jetzt kommen unsere gewohnten Witze in Folge 55. Jeder darf 3 Kracher raushauen. Und damit ergeben sich 9 Megawitze hoffentlich. Und anfangen wird Dr. Humor Marc. Und denk dran, Marc, die Limbo-Stange ist relativ hoch. Ja. Die Frau zu ihrem Mann: Spinnst du, du kannst dich doch nicht voll bekleidet unter die nasse Dusche stellen. Ich dusche nicht, ich trainiere für unseren Nordseeurlaub. Ja, die Schwierigen kommen heute nicht so, verstehe. Ja. Urlaub. So, was war das? Marc hat, da muss ich auch gucken, wenn Marc so schwierig anfängt. Müssen wir mal umsortieren. Also, kommt ein Mann in die Apotheke. Guten Tag, ich hätte gern eine Dose Hodenfarbe. Dann sagt der Apotheker: Wie bitte? Eine Dose Hodenfarbe? Entschuldigen Sie, aber da muss ein Irrtum vorliegen. Sowas gibt's hier gar nicht. Und dann sagt der Mann: Echt? Aber mein Arzt hat mich untersucht und hat gesagt: Herr Meier, Sie haben zu viel Cholesterin im Blut. Da müssen wir die Eier sofort streichen. Ja, den kann ich schon. Aber der war sehr gut. Ei. Oh Mann. Nicht übel. Ja. Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Zieht man den Ring ab, dann ist das Haus weg. Ich fand den gut. Ja, ich weiß. Als Unbetroffener. So, Lisa. Ich kann drüber lachen. In der Klinik stößt ein junger Assistenzarzt mit dem Chefarzt zusammen. Oh mein Gott, verzeihen Sie. Darauf der Chefarzt: Schon gut, Professor genügt. Sagen Sie einfach Professor. Ja, ich habe heute übrigens, hatte ich gar nicht angekündigt, auch Arztwitze nur. Ne? Und zwar, welchen nehme ich denn hier? Ach, ich nehme so. Da sagt der Zahnarzt zu seiner Patientin: Sie brauchen den Mund nicht so weit aufzumachen. Und die Patientin: Aber wollen Sie nicht bohren? Und der Zahnarzt: Doch, aber ich bleib draußen. Sehr gut. Nett. Ja, ich habe auch einen Arztwitz. Aha. Fragt der Patient: Wird die Operation sehr teuer? Der Arzt lächelt und sagt: Dieses Problem können Sie getrost Ihren Erben überlassen. Oh, Hauerha. So, Marc. So, gutes Niveau. Jetzt nochmal alles geben. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Metern. Knaller. Wir sind im Flow, bitte. So, würden Sie sich bitte anschneiden? Bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position? Achtung, der Servierwagen kommt nochmal vorbei. Bis dahin hören Sie bitte Folgendes an. Eigentlich, sagt Werner zu seinen Arbeitskollegen, bin ich ein sehr netter Mensch. Hätte ich Freunde, würden das alle bestätigen. Ja. Gut, und ich möchte jetzt mit meinem letzten Witz nochmal an Stefan seine Thematik anschließen, Arzt und Geld. Und zwar, im Sprechzimmer kramt Herr Bauer nervös in seiner Tasche und da sagt der Zahnarzt: Hey, alles gut, Sie brauchen nicht im Voraus zahlen. Und da sagt der Bauer: Nee, will ich auch nicht. Ich will nur mein Geld zählen, bevor Sie mich betäuben. Der ist gut. Eieieiei. Jetzt kommt. Und damit. Du, Entschuldigung, ja, Stefan, ich wollte jetzt nicht. Achso, du hast dein Geld hast noch ein. Nee. Ja, eben. Wolltest du mich überraschen? Diese Bonuswitze. Diese alten Witze symbolisch. Ach so. Dem Papierkorb überantworten. Okay. Dann kommt jetzt mein letzter Witz. Hält ein Mann neben einer Frau an der Kreuzung an und elegant kurbelt er das Fenster runter. Daraufhin kurbelt die Frau auch das Fenster runter und lächelt ihn an. Der Mann lächelt zurück und sagt: Na, haben Sie auch gefurzt? Ja, sehr schön. Ich habe noch einen Bonuswitz. Und ich hatte ja vorhin schon angekündigt, Pizza kam jetzt gar nicht vor, die kommt Pizza, nämlich jetzt. Auch ein Arztwitz. Unterhalten sich zwei Ärzte im Krankenhaus, dann sagt der eine zum anderen: Ey, heute haben wir einen bekommen, der hat alles. Syphilis, Herpes, Krebs, Cholera, Hepatitis, ist kaum zu glauben. Und da sagt der andere: Boah, was, das ist ja schrecklich, ey. Was gibt er dem denn? Naja, morgens kriege ich da einen Toast, zum Mittag eine Pizza und am Abend gibt es nur Omelette. Dann sagt der andere Arzt: Hä? Und das soll helfen? Nee, aber das passt unter der Tür durch. Ja, oh, genau. Der ist ja ganz schön makaber, ey. So kann man doch nicht. Ach, der war der Rubrik makabere Witze. Na komm, dann mach noch lustigen. Ich weiß schon, warum ich immer ein bisschen Angst vor Renés Extrawitzen habe. Seinen sogenannten Bonuswitzen. weil sie besonders schlimm sind. Marc, kannst du noch einen lustigen raushauen zum Schluss? Also, mir geht es manchmal ja, so, wenn ja, ich... Ja, ja, doch, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Okay. Da geht der Friedhofsgärtner, läuft über den Friedhof und da sieht er... Da fängt er schon gut an. Sieht der alte Oma und sagt, Mensch, also, sie sehen auch recht rüstig aus, aber sagen Sie mal, wie alt sind Sie denn? Ich bin 98 Jahre alt. Mein Gott, das lohnt ja gar nicht für mich, nach Hause zu gehen. Cool, ist ja viel besser. Ja. Nee. Das macht es nicht besser. Ich habe auch noch einen, oder willst du, Stefan? Es ist ja hier ein Battle, los jetzt. Ich weiß hier, nicht, also ich habe manchmal das Gefühl, also wenn René mir hilft, ja, das ist so, als wenn zwei Leute loslassen beim Umzug oder so, ja, das ist, geht nicht. Also ich hab nur einen. Und zwar auch wieder ein Arztwitz, glaube ich. Mhm. Glaube ich? Das verstehe ich nicht. Gegen ihre Korpulenz, junge Frau, sagt der Arzt, hilft nur viel Bewegung. Da sagt die Frau so, ja, meinen Sie so Kniebeuge und so, Herr Doktor? Nee, eigentlich mehr so Kopfschütteln, wenn man ihnen was zu essen anbietet. Gut, hast du die Zielgruppe auch als Hörer verkrault, sehr gut. Mann, Witze müssen lustig sein und die gehen halt immer auf Kosten von jemandem. Das stimmt. Was willst du machen, Stefan? Ist ja. Wie es ist. It is, wie es ist. Aber das waren sehr gute Witze heute, fand ich. Also, wird immer besser mit euch. Fand ich auch. Ne? Naja. Also, bessere Tage. Es war kein Witz aus einer der letzten Folgen dabei. Es waren alles neue Witze, definitiv. Das muss man auch nochmal betonen. Und das ist ja dann nochmal einen zusätzlichen fetten Applaus wert. Extra für René, weil er keine alten Witze aus der Schublade geholt hat. Ne? Sondern bei 55 Folgen Internet. Ist das gar nicht so einfach. Genau, aus dem Internet. Ja. Das war das Witzbattle in Folge 55. Und jetzt sind wir eigentlich fast schon am Ende, aber wir haben euch ja noch versprochen, es gibt noch was. Genau. Wir stellen die Berlin-Frage. Ja, hier kommt die neue Berlin-Frage für euch. Berlin für Kenner, denn wir sind der Podcast aus Berlin. Und die neue Frage lautet... Hat jemand mein Auto gesehen? Nein. Die neue Frage ist ja keine, ist das wirklich eine Frage? Ich weiß gar nicht, wie wir uns geeinigt haben. Nein, wir suchen was. Tolle Ding. Wir suchen. Und zwar gibt es einen geheimen Raum in Berlin. Also wir sagen mal, der ist geheim. Wahrscheinlich ist es eher ein unbekannter Raum. Und der Witz an der Sache ist, der ist so unbekannt, obwohl man ihn, ich glaube, sehr oft sieht. Also zumindest das Äußere des Raums. Kann man das so sagen? Ja. Ich glaube, wir hatten uns darauf verständigt, dass es ein geräumiger Raum ist. Genau. Aber die wenigsten wissen, dass sich da, dass dort dieser Raum existiert. Ich glaube, das war so das Mysterium, was wir hier zur Schau stellen wollten. Genau. Also wir können so viel sagen, es handelt sich um eine Berliner Sehenswürdigkeit. Und darin der Raum... Der Raum ist nicht unterirdisch. Und es ist ein geräumiger Raum. Ja. Also kommt hier nicht um die Ecke mit, da steht doch so eine Litfaßsäule hier an der Friedrichstraße. Das ist doch bestimmt der Raum, den die suchen. Nein, größer. Genau. Viel, viel größer. Also. Und ich sage euch jetzt schon, ihr werdet aus dem Staunen nicht herauskommen und ich bin mir sicher, ihr werdet es sogar nicht glauben. Vielleicht wisst ihr es ja. Also hier nochmal in Frageform. In welcher Berliner Sehenswürdigkeit verbirgt sich ein geheimer, geräumiger Raum? Der ist nicht unterirdisch. Das ist die Frage. Du hast ja echt auf den Punkt gebracht. Ja. Wir sind gespannt. Ja. Mir war es auch nicht so bewusst, aber jetzt weiß ich es. Und der Fakt, der sich dahinter verbirgt, der ist auch super interessant. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass selbst die wenigsten Berlin-Kenner unter euch das Rätsel lösen können. Also stürmt das Internet, versucht rauszufinden, was wir hier suchen und brüstet euch damit in unserer nächsten Podcast-Folge, indem ihr uns einfach die Antwort auf diese Frage zukommen lasst. Genau. Gern als Sprachnachricht, dann hört man auch gleich noch eure wunderschöne Stimme. Gerne. Fame und Ruhm erwarten euch, also bitte. So ist es. Ist das nicht dasselbe? Nee. Irgendwie schon. Ist egal. Weißt du, ist das im Doppelpack, siehst du? Ja, egal. So, ich glaube, wir sind dann am Ende angekommen einer wirklich pickepackevollen Sendung mit ganz vielen Themen. Deswegen sind wir auch so ein bisschen schneller gefahren heute an manchen Stellen. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Dass wir eigentlich Stefan rauswerfen wollten schon. Was? Das gibt's ja wohl hätte nicht. Hätte die Sonne reingeschienen, hätte jemand rausgehen müssen. Naja. So, und ich kann einfach nur noch mal betonen, es war einzig und alleine mein Fehler als Moderator sozusagen. Dass diese Sendung Stefan sagt ist. Nämlich Moderator und nicht ja. Moderator. Moderierendes. Oder als moderierende Person. Würde, Moderator. Als Moderator. Und Moderator nicht Modösen. Gut. Nein, das wäre französisch. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. War toll, dass ihr dabei wart in der 55. Folge vom Podcast. Stefan. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist da immer. Stefan. Ja? Stefan. Ich fand's toll heute mit dir. Vielen Dank. Ach so, war ja, super. Stimmt. Ja, ich fand's auch Klasse. Toll mit dir, Marc, dass Tolle du dabei Sendung. Warst. Toll. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Musst du mal ganz kurz. Je öfter du es sagst, umso unsicherer werde ich. Weil da habe ich das Gefühl, da ist das noch ist einer. Uni. Da, ja, ist, da ist noch einer in der Leitung. Auch René. Herzlichen Dank, René, dass du dabei warst. René, Dankeschön. Das war Warte, super jetzt heute. Muss ich, sorry, dass mir zum Ende immer die Anekdoten einfallen, aber jetzt muss ich es halt, Donner, ihr müsst jetzt noch mal kurz 2 Minuten warten, bevor ihr eure MP3-Player ausmacht. Bitteschön. Eure Einweg-MP3-Player wegwerft, nein. Und zwar, wir haben diese Woche in der Firma eingeführt, testweise, dass wenn ein Kollege geht, dass die anderen Kollegen zur Tür gehen und klatschen und jubeln. Du hörst es noch bis unten vor die Tür. Und Aha. Ich würde sagen, auch so beenden wir diesen Podcast heute mit einer ganzen Menge Applaus. Ihr wart super. Auch ihr da draußen an den digitalen Empfangsgeräten, ihr wart spitze. Es war schön mit euch. Erstmal hier einen richtig fetten Applaus. Yeah, super. Klatsch. Wir hören uns in einer Woche. Nein, in 2 Wochen natürlich. Hören wir uns wieder. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Kommt gut durch den Frühling. Und bis danke, dahin. Dass ihr dabei wart. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. So. Yeah. Hey, wir laufen. Jetzt sieht der super aus. So. Könnt ihr mal einmal kurz der Reihe nach? Okay, ich fange mal an. Fischers Fritz fischt frische Fische. Okay, Stefan? Blaukraut bleibt Blaukraut. Und Brautkleid bleibt Brautkleid. So ähnlich. So, jetzt ich. Ist ein guter Spruch, um sich warm zu machen. 1, 2, 1, 2. Wenn wir es in den nächsten 73 Stunden schaffen, dann kommen wir auch hin. Gut, ich kann 199. Ich kann halt länger als ihr. Na, wenn das mal nicht in die Outtakes kommt. Lass uns mal diesen Podcast etwas tiefer sprechen. Ja, ich bin dabei. Dann schlafen die Leute während des Zuhörens ein. Nur tiefer, nicht langsamer. Genau, ich wollte gerade fragen, kannst du auch hoch und langsam sprechen? Ich kann euch nicht mehr folgen. Marc versucht jetzt das Experiment. Marc, einmal hoch und langsam bitte. Fischers, Fritz fischt frische Fische und Blaukraut bleibt Blaukraut. Und Brautkleid bleibt Brautkleid. Warum futterst du jetzt hier vom Podcast? Das ist unhöflich. Was? Naja, verschluckst du dich, weißt du? Weißt du, als nächstes verbietest du mir auch noch das Trinken. Ich habe, ja. ich habe mir hier eine schöne Schüssel mit Zeugs gemacht. Und mach mir Wie kann man wirklich. Nüsse essen? Das sind keine Nüsse. Sind. Was ist es? Wie heißen die hier? Erdnussflips. Flips. Erdnussflips. Ist ja noch schlimmer. Also, ist ja noch unhöflicher. Ist nur für den Moderator. Also wirklich. Wie nur, dass die Kekse isst. Ich trinke jetzt auch noch einen. Also ich wäre soweit. Ja, ich auch. Attacke. Die Frisur sitzt. So. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe vom Podcast. Na, Stefan. Ja, hätte ich weitermachen können. Schade. Dann muss ich wollte gerade sagen, nee, so kann ich das nicht. Das muss alles dem Muster folgen, sonst kriege ich. Genau. Kontinuität ist in unserem Alter sehr wichtig. Ja. Ja. 3, 2, 1, 0. Stopp.